If Al-Qaeda wants to demolish the America we know and love, they better hurry, because Obama's beating them to it. Amerikas konservative Talkshow-Moderatoren haben noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Doch seit einigen Wochen geraten ihre vor Ärger und Verachtung triefenden Kommentare aus der Kontrolle. Nur wenige Tage nach dem Mord an George Tiller hetzte TV-Moderator Bill O'Reilly gegen ihn. Er sei ein Babykiller, habe Blut an den Händen und verglich ihn mit Nazi-Ärzten. Tiller, the baby killer. As a factor has been reporting, this man will terminate fetuses at any time for $5,000. Die sogenannten Shock-Jocks, also Talkshow-Moderatoren, die mit ihren Tabubrüchen und extremen politischen Positionen das Publikum schockieren und unterhalten sollen, sind seit der Reagan-Ära in den 80er Jahren ein amerikanisches Phänomen. Doch seit dem Amtsantritt von Barack Obama, den sie als übermäßig liberal und gar als Kommunisten beschimpfen, sind ihre Stimmen überall zu hören. Der König der Talker Rush Limbaugh trat sogar als Hauptsprecher auf einer Veranstaltung der Republikaner in Washington auf. Steve Randell von der medienkritischen Organisation FAIR in New York. I think what's happened is you have this void of personality. Wir haben einen Mangel an Persönlichkeiten in der Republikanischen Partei. Die Top-Leute sind nicht besonders spannend. Also füllen Leute wie Rush Limbaugh dieses Führungsvakuum. Ich glaube aber, dass es am Ende eine eher destruktive Entwicklung für die Republikaner sein wird. Wenn sie sich zu sehr an Leuten wie diesen extremen Radiopersönlichkeiten orientieren, bekommen sie bestenfalls 4% der Bevölkerung. Of circumstances of the population. Doch obwohl Rush Limbaugh oder Bill O'Reilly mit ihren Shows nur einen Bruchteil der Bevölkerung direkt erreichen, so bekommen sie derzeit verstärkt Publicity, weil ihre radikalen Äußerungen wiederum zum Gegenstand in anderen, massenattraktiven Medien werden. Rush Limbaugh, who is the de facto leader of the Republican Party. No, he's not. So wurde etwa Rush Limbaugh auf CNN der wahre Anführer der Republikanischen Partei genannt. Der TV-Talker Sean Hannity behauptete mehrfach, das sogenannte Waterboarding sei keineswegs Folter und würde es beweisen, indem er sich selbst als Versuchskaninchen zur Verfügung stellen werde. Diese Aussage wird auf dem Konkurrenzsender MSNBC wiederum weitergesponnen, wo der liberale Moderator Keith Olbermann vorschlägt, für jede Sekunde, die er durchhält, werde er $1,000 an eine wohltätige Organisation spenden. You'll do it for charity, for the troops' families. I'll take you up on that, Sean. For every second you last, $1,000. Geplänkel wie dieses entlarvt den eigentlichen Zweck dieser Art von Demagogie. Sie soll möglichst viele Zuschauer vor den Bildschirm locken und dem entsprechenden Medienkonzern fette Umsätze garantieren. Ob die Zuschauer sich über diese Schockjocks entrüsten oder ihnen zustimmen, ist dabei unwichtig. Viele Medienbeobachter fragen daher, ob die Moderatoren an solch extreme Ansichten überhaupt selbst glauben. Byron York von dem konservativen Magazin National Review. Ich wette, dass Limbaugh tatsächlich an jene konservativen Prinzipien glaubt, über die er spricht. Er redet seit Jahren darüber. Und wenn er die Gelegenheit hätte, viel Geld damit zu verdienen, einen liberalen Moderator zu spielen, dann würde er es dennoch nicht tun. Trotzdem ist er vor allem ein Entertainer. Er will die höchsten Einschaltquoten und er bekommt sie auch. Doch auch die übelsten Hetzreden ziehen in der Regel keine Konsequenzen nach sich, weil sie unter das Prinzip der freien Meinungsäußerung fallen, das den Amerikanern heilig ist. Angesichts der jüngsten Morde muss man sich dennoch fragen, welche Folgen dies haben kann. Steve Randell. It's a tiny percentage of the US. In the United States. Die Zahl der Anhänger von Limbaugh ist winzig im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, aber es spricht gewisse Leute an und einige davon sind labil und neigen zur Gewalt. Die Verfassung schützt freie Meinungsäußerung, außer wenn sie direkt zum Handeln auffordert. Wenn ein Moderator sagen würde, ich wünschte, jemand würde Joe Jones umbringen, das ist erlaubt. Aber wenn es heißt, ich will, dass er stirbt und seine Adresse ist Hauptstraße 123 und zwei Türen weiter, ist ein Waffenladen, das ist illegal.